Ich werde über das Thema »Welche Faktoren sind für die Kundenbindung besonders wichtig?« sprechen und dabei auf folgende Punkte eingehen. Qualität, Preis-Leistung, Attraktivität der Marke und Kundenservice. Am Ende werde ich noch kurz auf meine persönlichen Erfahrungen eingehen. Beginnen wir mit der Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung. Sie ist natürlich wichtig, um Kunden längerfristig zufriedenzustellen. Wenn beispielsweise die Erwartungen von neuen Kunden hinsichtlich der Qualität nicht erfüllt werden, werden sie sicherlich kein weiteres Produkt oder keine weitere Dienstleistung des Unternehmens kaufen. Allerdings muss man auch sagen, dass in der heutigen Zeit eine gute Qualität häufig als selbstverständlich gesehen wird. Das bedeutet, dass selbst bei Zufriedenheit mit der Qualität die Treue eines Kunden noch lange nicht garantiert ist. Die Kunden müssen also durch weitere Faktoren überzeugt werden. Damit komme ich zum zweiten Punkt, dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Zufriedenheit mit dem Preis hat einen starken Einfluss darauf, ob Kunden sich wiederholt für ein Unternehmen entscheiden. Wenn der Preis eines Produkts geringer ist, als Kunden zu zahlen bereit wären, werden sie mit dem Angebot zufrieden sein und in dieser Hinsicht keinen Grund haben, nach einem anderen Anbieter zu suchen. Allerdings ist diese Art der Kundenbindung nicht sehr stabil, da jederzeit ein anderes Unternehmen mit einem besseren oder günstigeren Angebot auf den Markt treten kann. Welche Rolle spielt die Markenattraktivität für die Kundentreue? Wenn eine Marke den Kunden attraktiv erscheint, dann verbinden sie damit positive Gefühle und Assoziationen. Sie teilen möglicherweise die Werte, für die die Marke steht, und die Unternehmensphilosophie. Diese Art der Verbundenheit geht weit über die bloße Zufriedenheit mit der Qualität oder dem Preis eines Produkts hinaus und sorgt für eine besonders tiefe Kundenbindung. Kunden, die sich einer Marke in dieser Form verbunden fühlen, werden treue Stammkunden bleiben und sich kaum für die Produkte der Konkurrenz interessieren. So viel zur Markenattraktivität. Und nun zum Kundenservice. Unternehmen, die sich besonders gut um ihre Kunden kümmern, sind natürlich erfolgreicher als solche, die sich auf den Verkauf eines guten Produkts beschränken. Ein guter Kundenservice verstärkt die Bindung der Kunden an das Unternehmen und erhöht die Wahrscheinlichkeit für erneute Käufe, da die Kunden mit der Erfahrung zufrieden sind. Was meine persönliche Erfahrung angeht, kann ich sagen, dass ich schon seit Jahren Computer vom selben Hersteller kaufe. Die Preise dieses Herstellers sind zwar höher als die anderer Anbieter, aber die Qualität der Computer ist sehr gut und der Kundenservice ist ausgezeichnet. Für mich haben diese beiden Kriterien die höchste Priorität. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.